von einem Gedanken gepackt und nie mehr losgelassen. Eigentlich kannst du es nicht fassen, eigentlich kannst du es nicht greifen. Es gelingt nicht loszuschweifen, weil du jetzt abhängig bist und brauchst es wie eine Droge. Und es lässt dich nicht los und es hält dich im Schoß des unendlichen Schweifens. Da, da ist er wieder da. Der Moment verrinnt im Klang, er macht dir Angst und Bang. Doch hält dich trotzdem fest und er lässt dich nicht mehr los. Es lässt dich und trotzdem ein Trost. Da, da ist er wieder da. Der Moment verrinnt im Klang, er macht dir Angst und Bang. Trotzdem fest und er lässt dich nicht mehr los, ist lässig und trotzdem ein Trost. Gedanken versunken, emotional ertrunken, der Realität entrückt und trotzdem entzückt. Hinter Traumbildern versteckt, Gedanken lang, hinter Traumbildern versteckt, Gefühle locken. Gedanken versunken, emotional ertrunken, der Realität entrückt und trotzdem entzückt. Hinter Traumbildern versteckt, Gedanken lang, hinter Traumbildern versteckt, Gefühle locken. Gefühle, Gedanken versunken, emotional.